Transparenz für die Ohren. Zur zweiten Sitzung des Team Polgev im neuen Jahr. Ich wünsche euch selber noch ein schönes neues Jahr. Ich war beim letzten Mal privat verhindert. Und dann fangen wir doch direkt an. Also, zu den Formalia. Das mit der Moderation mache ich, wenn sich da keiner dagegen sträubt. Aufzeichnung nehme ich an, dass Bauer Jupp wieder übernehmen kann. Ja, tut er bereits, sehe ich eh gerade, passt. Das mit dem Protokoll, wer könnte das denn heute machen? Also, wenn sich da keiner allgemein zur Verfügung stellt, dann muss ich tatsächlich jeden bitten, dass er seinen Teil ein bisschen mitschreibt. Ich werde selber versuchen, ein bisschen hinterher zu hecheln, aber kann dann natürlich nicht für Vollständiger garantieren, weil Multitasking und so. Also jemand oder dann alle? Dann wohl alle. Was hast du mit Skara gemacht? Skara wird wohl nicht mehr protokollieren. Bedauerlich. Ja, gerade ich als Moderator sehe das ganz genauso. Aber gut. Also, wenn das Protokoll keiner direkt übernimmt, dann eben alle gemeinsam. Gut, kommen wir zum Punkt Organisatorisches. Gibt es da etwas Organisatorisches? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann schauen wir weiter. Top 1, laufende Projekte. Wir kommen zur bundesweiten Themenwoche. Episode 2, und zwar das BGE und die Industrie von morgen. Ich gucke mal kurz auf die Schriftfarbe, aber ich nehme an, dass ich an Olaf übergeben darf. Wenn Michael noch nicht sprechbereit ist. Doch, bin ich. Okay, ja, dann habe ich die Farbe verwechselt. Dann Michael, bitteschön. Ja, ich hatte das früher eingetragen und die Farbe verbraucht. Ja, also das läuft alles wie geplant im Rahmen. Das Einzige ist, dass wir noch keine Liste haben, welche Landesverbände wie viel gespendet haben. Das heißt, wir wissen auch nicht, ob wir das Geld haben für die Materialien der zweiten Themenwoche. Und die Frage an den Bufo ist, warum wir die Liste noch nicht haben. Gut, dann gebe ich das direkt an Astrid weiter, wenn die da ist. Oder ist sie mittlerweile? Nee, noch nicht. Ich behalte das aber im Hinterkopf. Natürlich bin ich da. Habe ich dich gerade überlesen? Im Channel? Oh, okay, gut, ich... Astrid, bitte. Ja, ich bin ja nun wirklich bereit geboren worden. Ja, was haben wir gemacht? Vorbereitung TDPA. Da wird jetzt auch so einiges und es wird dann auch fürs leibliche Wohl gesorgt werden. Da werden jetzt auch die Slots geplant. Und das müsste eigentlich schon online sein oder aber demnächst online kommen, dann kann man es im Wiki sehen. Viel mehr war nicht. Danke, aber eigentlich ging es mir gerade erstmal um die Frage von Michael. Was wolltest du von mir haben? Gerade eben eigentlich erstmal die Antwort auf die Frage von Michael bezüglich der Liste mit den Spenden Landesverbänden. Also Schande! Die habe ich überhaupt nicht mitgeschnitten, entschuldige bitte, weil ich war nämlich wirklich gerade erst reingekommen, also von daher haben wir uns jetzt gegenseitig irritiert. Was für eine Liste, erzähl nochmal. Das gleiche wie letzte Woche, Liste der Landesverbände mit den Beträgen, die sie für die Themenwochen gespendet haben. Muss ich die Schatzmeister fragen, habe ich nicht, nee. Ist auch untergegangen, ich streue Asche auf mein Haupt, das habe ich tatsächlich vergessen. Wird sofort nachgeholt. Okay, gut. Dann gibt es weitere Fragen zum Thema Themenwoche? Scheint nicht der Fall zu sein. Copy-paste gleich noch, falls das gewünscht ist, den Link aus dem Pet-Chat mit rüber ins Protokoll selbst mit dem aktuellen Flyer-Entwurf zur Themenwoche. Thema Freiheitsserver, da gebe ich an Astrid. Ich war ja jetzt länger leider nicht mehr da, Privatdinge und Sonstiges und Urlaub und Ferien. Ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist, Astrid? Ich weiß es auch nicht, ich muss ihn auch erst wieder abfragen. Also mein letzter Stand war, dass das Ding jetzt mittlerweile ja arbeitet. Richtig. Der Punkt ist, das habe ich ja geschoben. Und eigentlich müsste die Rückmeldung auch aus dem Team kommen. Ich schubse den Slash mal, dass der nächstes Mal vorbeikommt und was erzählt, okay? Ist okay. Gut. Dann Wahlkampf Baden-Württemberg. Wer ist denn da auf dem neuesten Stand? Wenn keiner da ist. Ja, dann sag du mal, Enabigo. Ja, ich kann leider auch nicht viel sagen. Meine letzte Dings kommt von heute Mittag. dass sie hoffen, 20 Wahlkreise aufzustellen, was natürlich zu wenig sein wird. Dass dort sieht es dann ganz schlecht aus mit der Parteienfinanzierung, weil die müssten dann ja über 3 oder fast an die 4% kommen, um umgerechnet 1% zu erhalten, landesweit. 20 von 70, ja? Ja, war es heute Mittag. Vielleicht sind es 30, aber sie schwanken zwischen 20 und 30. Aber selbst 30 wird enorm schwer. Gut, weitere Ergänzungen, Fragen dazu? Schockstarre. Okay, dann gehen wir direkt weiter zum Wahlkampf Rheinland-Pfalz. Ja, wir haben, wir fangen mit der, oder wir machen unsere Social-Media-Kampagne. Die läuft eigentlich recht gut an. Die habe ich heute auch mal wieder an ziemlich viele Verteiler rumgeschickt. Also wer das sieht, möge die bitte retweeten, möge bitte, wenn möglich, auch mal zu einem Tweet einen eigenen Text schreiben. Noch besser wäre natürlich, wenn man sowas auf Facebook oder wenn man einen eigenen Blog hat, haut das auf den eigenen Blog und verlinkt den eigenen Blog. Das würde uns ziemlich weiterhelfen. Und es ist also eine Kampagne, die ist nicht ganz leicht vielleicht im ersten Moment zu verstehen. Das ist eine Wahrnehmungskampagne, mal auf einem anderen Weg. Aber das habe ich schon öfters hier gesagt. Rein alles so machen wie die anderen Parteien hat uns auch nicht groß weitergebracht. Wir probieren es jetzt einfach mal. Wir setzen also bis zum Wahlkampf jede Woche eine These auf. Das heißt, eine Pressemitteilung geht an die Presse. Die bleibt bei uns in Social Media und wir verteilen die. Und ich muss sagen, wir hatten bei der letzten schon 10.000 Zugriffe alleine auf Facebook. Heute sieht es, glaube ich, noch besser aus. Wir haben mit dem Maniac da mittlerweile einen recht guten Zeichner, der uns kleine Pics macht, der uns auch kleine Slots macht zu jedem Thema, was wir dann immer zusammenführen, sodass wir zum Wahlkampfende vielleicht doch was haben. Aber bitte weiter retweeten und verteilen. Kann ich nur darum bitten, auch wenn schon mal ein Thema vielleicht nicht für jeden ganz klar ist. Dann haben wir unsere Landesplakate gestern final gemacht, also die Slogan final gemacht. Und wir haben also viel Arbeit zurzeit im Wahl-O-Mat. Die ganzen Programmanfragen, die kommen also von den einzelnen NGOs oder von den einzelnen Gesellschaften, die einfach zu ihrem Thema Aussagen haben wollen, um das weiterzugeben. Dann kommen die ersten Anfragen jetzt auch zu Diskussionen, wo man Leute hinschicken muss. Ja, dann sollen die Infostände müssen noch geplant werden. Bei uns etwas blöd, dass ja über die Karnevalzeit läuft. Das wird in Rheinland-Pfalz etwas schwierig, da hier ja doch recht Karneval-Fasching-affin ist. Ja, da sind wir gerade am Überlegen, ob wir das ein bisschen integrieren können oder ob man wirklich sagt, wir machen danach mit ganz vollem Hochdruck. In meinen Augen habe ich aber noch nicht, besteht auch die Gefahr, dass Karneval einfach so eine Zeit ist, wo Plakate vernichtet werden, abgerissen werden. Könnte auch eine Gefahr sein. So viele haben wir nicht, also da müssen wir auch ein bisschen achten und aufpassen. Gut, so viel erstmal jetzt direkt zum Wahlkampf bei uns vor Ort. Alles klar. Gibt es Fragen dazu? Keine Frage, aber auch diesmal wieder die Anmerkung, ich stehe jederzeit für Wahlprüfsteine, ob nun Wahl-O-Mat oder NGO-Anfragen zur Verfügung. Ja, ich Wahl-O-Mat kriegen wir durch, sobald andere. Ich habe an dich gedacht wieder, Wahl-O-Mat müssen wir leider morgen schon oder übermorgen, glaube ich, abgeben. Haben wir aber auch soweit in trockenen Tüchern. Ich würde gerne auf dich zukommen, wenn NGOs oder andere kommen. Kriegst eine kurze Mail von mir dann, ja? Okay, geht klar. So, gut. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir gucken. Wahlkampf Sachsen-Anhalt, da steht noch drin, bitte, bitte noch beim Unterstützerunterschriften sammeln helfen. Das kann ich mir kaum vorstellen, weil Abgabe war, glaube ich, heute. Nein. Morgen? Das ist gerade die Sache, die ich, deswegen habe ich es nochmal reingeschrieben. Die haben also noch fast sogar 2 Wochen. Ich glaube, der 24. Bitte genau nachfragen. Man kann also dort eigentlich noch den kompletten, man kann fast noch die kompletten Unterschriften sammeln, wenn sich Leute Berlin, Niedersachsen, Brandenburg, ich sage einfach mal rundherum Sachsen-Anhalt bereit erklären, vielleicht nächstes Wochenende nochmal mit Volldampf zu helfen, dann bekommen die es hin. Woher kommt denn diese Information, die ich noch auf der Marina mitgenommen habe, dass die Frist am 12.01. endet? Ich sag's dir gleich ganz genau. Das war in Sachsen-Anhalt selbst, ist da was schiefgelaufen. Ja, das hatten die auch erst als ihre absolute Deadline. Und dann ist aber dort, was in Rheinland-Pfalz nicht passiert ist, hat man erkannt, dass dort die Weihnachtstage, die ganzen Tage dazwischen sind und hat wohl die Frist verlängert. Ah, okay. Dann wäre es natürlich hilfreich, wenn der Landesvorstand oder der Landesverband mal eine Info rausgegeben hätte, vor allem auch Richtung Sachsen. Ich habe da nochmal ein Packen Unterschriften hingeschickt. Ich habe aber zum Beispiel null Info, auch trotz Rückfrage von Christine oder mir, wo jetzt gerade der Stand ist. Wie viel fehlt denn denen noch? Wo sind sie denn gerade? Wenn es euch nichts ausmacht, sage ich zu Sachsen-Anhalt gleich nochmal was, wenn Rheinland-Pfalz dran ist. Bis dahin habe ich mir die anderen Infos reingeholt, ja? Gerne. Danke, Gut, dann danke. machen wir das so. Gut, dann kommen wir auf Sachsen-Anhalt bei Rheinland-Pfalz zurück und gehen für erste weiter zu den POLGEF-Berichten. Zum Bund, Astrid. Ja, es war Weihnachten und Silvester und viel los auf privater Ebene. Wir haben uns tatsächlich hauptsächlich mit der Planung des TTPA beschäftigt. Wie gesagt, da sollten jetzt auch schon die Tagesordnung, also im Prinzip der Plan, der Fahrplan, online sein oder demnächst online kommen. Ja, und das war so eigentlich das, was wir gemacht haben. Viel mehr war nicht. Ach ja, und Dreikönigstreffen natürlich. Okay, wunderbar. Fragen an den Bund, an Astrid respektive. Ja, kannst du was zum Dreikönigstreffen sagen? Ja, das war das Dreikönigstreffen der Piraten Bayern. Das ist so eine 3-in-1-Veranstaltung. Da ist also der Dreikönigstag, 6.1. Dann ist da der Geburtstag des Landesverbandes Bayern, der ist jetzt also 9 Jahre alt. Und es ist der Neujahrsempfang der Piraten Bayern. Das machen die immer so in einem Weg. Wir hatten da sehr, sehr gute Reden. Die sind auch aufgezeichnet und auf YouTube abrufbar. Wenn ihr möchtet, kann ich euch den Link mal eben raussuchen. Und wir hatten wirklich sehr, sehr schöne Reden mit dabei. Und es war insgesamt eine wirklich schöne Veranstaltung. Und es war politischer Aschermittwoch, so wie Michelle gesagt hat, ne? Ja, nee, der politische Aschermittwoch kommt erst noch und so wie ich Michel kenne, kommt er da vorbei und hält dann die Rede für den Dreikönigstag. Das wäre konsequent. Extrem, ja. Freue mich schon drauf, wie Michelle dann irgendwann einmal am Aschermittwoch dann frohes Neues wünscht. Aber gut, das sehen wir dann in, keine Ahnung, wie viel, 2 Monaten sowas? Egal. Jedenfalls, genau, weitere Fragen an den Bund? Scheint nicht der Fall. Dann bei Baden-Württemberg ist bereits drin, tut Dinge, wieso auch immer. Weil ich gerade Weil ich nichts zu gerade tun nichts zu hatte. tun hatte. Ach so, du hast es jetzt als Default quasi reingeschrieben. Ja. Okay, gut. Jetzt dann, ja, dann weiß ich, woran ich bin. Gut. Okay, Baden-Württemberg ist aber auch niemand da, oder? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Bayern, Olaf, du bist da. Danke. Wir intensivieren im Moment unsere Pressearbeit für 2016. Wahrscheinlich kann ich dann nächste Woche Details dazu nennen. Ansonsten laufen unsere Kampagnen. Im Pad stehen sie alle wieder aufgelistet, ab Zeile 89. Das ist einmal die Teilnahme an der Themenwoche BGE, Industrie der Zukunft. Dann unsere Kommunalkampagne, wie digital ist deine Gemeinde? Und das Volksbegehren für eine unabhängige Justiz in Bayern, was allerdings auslaufen wird. Denn die Resonanz im Freistaat ist doch nicht nur schlecht, sondern dürftig. Derweil, wir hatten es gerade schon angesprochen, hatten wir unser Dreikönigstreffen in Erlangen. Da brauche ich jetzt nicht mehr zu sagen. Einen Link habe ich schon mal drin. Das ist der Artikel, der in der Flaschenpost veröffentlicht worden ist. An anderen Sachen haben wir ebenfalls teilgenommen. Hervorheben möchte ich eines, das Pressegespräch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, jetzt, also gestern, wo er insbesondere nicht nur von sich aus, sondern eben auch gefragt durch Kollegen zum Flüchtlingsthema Stellung genommen hat. Einiges ist auch über dpa schon gemeldet worden. Insofern geht die Zeit über bestimmte Zitate hinweg. Was steht an? Der Tag der politischen Arbeit, da werden wir daran teilnehmen. Zumindest der stellvertretende Vorsitzende von Bayern und andere aus Bayern. Dann haben wir auch Termine, die wir natürlich wahrnehmen, wie zum Beispiel den Neujahrsempfang der Stadt Rosenheim oder den Neujahrsempfang von Bündnis 90 Die Grünen in Rosenheim mit der Bundestagsabgeordneten Claudia Roth und der Landtagsabgeordneten Claudia Stamm. Da werde ich dann dabei sein. Piratiger Aschermittwoch hatten wir gerade schon angesprochen. Der wird diesmal in Traunstein sein. Wenn ihr euch das schon vormerken möchtet, dann ist es der 10. Februar und Ansprechpartnerin ist Martina Wenter. Sie ist unsere Bezirksrätin in Oberbayern. Wichtig ist noch zu erwähnen, jetzt können Anmeldungen über die Website piratesecond.org gemacht werden für die Piratensicherheitskonferenz in München. Die ist vom 11. bis 13. Februar. Ich habe hier nochmal die Themen hineingepostet. Cyber Security, kritische Infrastrukturen und Domino-Effekt gescheiterter Staaten. Netzkongress ist weiter in Vorbereitung, aber so gesehen, wenn man die anderen Veranstaltungen bedenkt, etwas weiter weg, nämlich Ende April. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Danke. Ich nehme das mal als keine Fragen. Gut. Und wir gucken weiter. Berlin, ist da die Therese da, beziehungsweise Bruno? Scheint nicht der Fall zu sein. Brandenburg, Thomas Langen. Ebenfalls nicht da. Also vielleicht sollte man bei Berlin nochmal... Ja? Ich meinte nur, vielleicht sollte man bei Berlin nochmal kurz darauf hinweisen, dass sie ja übernächstes Wochenende Aufstellungsversammlung für die Wahl zum Abgeordnetenhaus haben und da noch dringend Personal für suchen, was am Rande, aber auch direkt in der Organisation mithelfen kann. Und sie würden ja auch Reisekosten übernehmen. Auf Antrag. Danke, ich habe es nochmal ins Protokoll geschrieben. Das hatte ich ganz vergessen. Dann, genau, Bremen und Hamburg, ist da jemand da? Ansonsten vielleicht, jedoch genau das mit dem, ich jetzt der Berichterstatter für Bremen und Hamburg bin, das hatte ich schon mal im Team gesagt. Ich war mir gar nicht mehr sicher. Gut, Hessen, der Alex Schnapper ist ja für heute entschuldigt. Mecklenburg-Vorpommern, Dennis Klüver, ist der da? Scheint nicht der Fall zu sein. Niedersachsen, Thomas ist da. Ja, herzlichen guten Abend in die Runde. Immer noch unsere Landesmitgliederversammlung am 6. und 7.2. in Osnabrück. Warten wir ab, was da passiert. Ich lasse mich auch überraschen. Ansonsten hätte ich eigentlich letzte Woche schon sagen können, denn da war sie auch schon online. Wir haben mal eine kleine Umfrage rumgeschickt, wer denn gerne wohl bereit ist, Piraten zur Kommunalwahl im Herbst zu wählen oder auch sich aufstellen zu lassen. Und ich habe da ein Passbin gebastelt, wo drin steht, wie nach 6 Tagen die Ergebnisse waren. Ich schätze mal, mittlerweile dürften ungefähr doppelt so viele Antworten eingegangen sein. Also das scheint doch eine relativ gute Resonanz zu bringen. Wollen wir hoffen, dass sich das dann auch darin widerspiegelt, wie viele Kandidaten sich tatsächlich zur Wahl stellen, wenn es jetzt beispielsweise in Osnabrück darum geht, in den KV-freien Gebieten Kandidaten aufzustellen. Das ist so das, was ich momentan sagen kann. Alles klar, ich danke dir. Gibt es Fragen nach Niedersachsen? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir gehen weiter in Nordrhein-Westfalen. Marsch, bitteschön. Ja, moin moin, dankeschön. Wen ich noch nicht gesprochen habe, ein wunderschönes neues 2016 wünsche ich und fange direkt mal an. Wir haben vor wenigen Wochen die Entscheidung getroffen, dass wir die LGS beleben wollen, also die Landesgeschäftsstelle, die am wunderschönen alten Hafen in Düsseldorf gelegen ist, wo sehr viel Publikumsverkehr dran vorbeirauscht. Und wir haben, wie gesagt, vor einigen Wochen beschlossen, dort eine Zahl von Veranstaltungen, eine Reihe von Veranstaltungen zu machen, um den Leuten einfach, die vorbeilaufen, zu zeigen, in dieser Landesgeschäftsstelle, da passiert auch was, bei den Piraten passiert was. Da hat es jetzt am 9.1. ein Piratencafé gegeben, das ist eine regelmäßige Veranstaltung. Bei diesem Piratencafé am 9.1. hatten wir Besuch von Jörg Eichenauer von Mehr Demokratie e.V. Das war eine gelungene Veranstaltung. und soll in der Weise wiederholt werden. Am 10.01. gab es ein Real-Life-Treffen des Arbeitskreises Bauen und Verkehr in der LGS. Also auch da war das schön belebt. Das läuft langsam gut an. Am 11.01. gab es im Landtag eine Sondersitzung zu den Vorkommnissen Silvester Köln des Innenausschusses NRW. Dazu gibt es einen Link auf die Seite der Piratenfraktion NRW. Dann gibt es einen weiteren Link zu einem Kommentar des Landesverbandes NRW zu den Vorkommnissen und zu der Sitzung. Dann möchte ich euch hinweisen auf eine Stellenausschreibung der NRW-Fraktion. Da wird ein Pressesprecher gesucht. Auch den Link findet ihr hier im Protokoll. Morgen am 13.01. gibt es ein Real-Life-Treffen des AK Bildung im Landtag NRW. Bildungsinteressierte, die die Reisemühen auf sich nehmen wollen, sind herzlich willkommen. Das Ganze beginnt um 13 Uhr. Ja, und zum kommenden DPA sehe ich auch, dass viele NRWler sich beteiligen und vor Ort sein werden. Mit Slots oder einfach nur zum Mitarbeiten. Damit bin ich fertig. Danke, Fragen gerne. Hier deute ich das Schweigen mal als Fragenlosigkeit. Ich gebe weiter an Jürgen für Rheinland-Pfalz mit dann wahrscheinlich Appendix Sachsen-Anhalt nochmal kurz. Nein, wir machen es anders. Ich habe gerade mit Sachsen-Anhalt telefoniert. Der Ernst kommt hier ins Mumble und wenn du ihn, nachdem du die Polgef durch hast, rannehmen würdest, kann er selbst was sagen, dann brauche ich das nicht über dritte Hand zu machen. Dann machen wir das so. Wunderbar, danke dir für den Umweg. Gut, ja, ging jetzt nicht anders, ich musste erst telefonieren. So, weil für Rheinland-Pfalz, wir haben am 14.02. in Mainz in der LGS einen Landesparteitag, Landesmitgliederversammlung. Dafür ist immer ganz klasse, wenn uns da einer helfen würde im Präsidium, sei es Protokoll schreiben, sei es irgendwas, Versammlungsleitung, Wahlleitung, obwohl Wahlen haben wir diesmal nicht viel. Wir werden dort unser Wahlprogramm ein bisschen überarbeiten und wir werden dort halt auch viel Wahlkampf machen und viel überlegen, wie können wir im Wahlkampf noch nach vorne kommen, was können wir noch für Events machen, was kommen noch für Ideen. Es wird also, denke ich, so ein kleines Mittelding zwischen Landesparteitag und Barcamp oder sowas werden. Wählen müssen wir also einen Beisitzer nachwählen und ein Schiedsgericht nachwählen oder neu wählen. Das wird vor Ort entschieden. Guten Abend. So, der Ernst ist jetzt da. Wenn ihm einer kurz das Pad schickt, oder das kann ich auch. Das war jetzt Tag. So, siehst du das? Dankeschön. Gut, und da ist in Zeile, wo habe ich schon was eingetragen? In Zeile 70. Ich finde das jetzt, sorry, dass ich das so unterbreche, aber ich finde das sehr, sehr wichtig, dass die es vielleicht in Sachsen-Anhalt dann noch schaffen, ihre Unterschriften zusammenzukommen. Das ist auch für die Gesamtpartei, glaube ich, zurzeit eine der wichtigsten Punkte überhaupt. Weil wenn es Baden-Württemberg nicht schafft, aufgrund ihrer wenigen Sachen, dann müssen wir uns auch irgendwann über die Parteifinanzierung Gedanken machen. Also, sorry, Joffrey, dass ich dir so da reingrätsche. Nein, das ist okay. Wir hatten gesagt, wir reden jetzt über Sachsen-Anhalt, also reden wir jetzt über Sachsen-Anhalt. Insofern folgst du hier nur Protokoll. Dann, Ernst, bitteschön. Danke. Ja, ich würde mich freuen und würde auch gerne aufrufen dazu, dass ihr ja vielzeilig und schnell euch meldet an vorstand@piraten-lsa.de. Dass es keine Rückmeldung gibt, ist relativ selten. Es kann vielleicht mal einen halben Tag oder einen Tag dauern, das ist richtig. Aber ansonsten ja. Wir haben eine ständige Besetzung in der Landesgeschäftsstelle und meine Telefonnummer steht im Wiki. Also ihr könnt mich auch zu jeder Zeit anrufen. Dann gibt es eine Möglichkeit, was zu organisieren. Ernst, wozu melden? Zum UU-Sammeln? Für Unterstützung? Für wo soll ich hin? Es geht im Endeffekt jetzt um Unterstützungsunterschriften sammeln. Das heißt, einen Ort aussuchen, dort von mir aus von Haus zu Haus gehen, also so mache ich, ja, und einfach Unterstützerunterschriften sammeln am späten Nachmittag, wenn es Donnerstag oder Dienstag ist, bei der Einwohnermeldestelle und einen Stempel abholen und dann in die Landesgeschäftsstelle schicken. Gib uns doch erstmal einen Stand. Ich habe eben mit Harry kurz mich unterhalten. 390 hat er gestern, glaube ich, eingetragen im Wiki als Beglaubigte. Was ist denn euer gesamter Stand an Zetteln, die vielleicht noch unterwegs sind, nicht beglaubigt sind? Wo steht ihr denn überhaupt? Wir stehen jetzt ungefähr bei 420, 450. Ja, mehr werden es nicht sein. Das kann ich fast nicht glauben, weil alleine ich gestern ungefähr 20 Zettel Richtung LGS losgeschickt habe. Und bei 390 bereits Beglaubigten, ich meine, meine Frage ist, wie viele Zettel habt ihr insgesamt vielleicht noch im Umlauf? Das könnte auch jetzt, wenn ich alleine schon 20 geschickt habe, Tensor heute oder gerade eben geschrieben hat, er hat 68 Beglaubigte von Halle losgeschickt, die ja wahrscheinlich die, haben, die sind da schon drin? Die sind da schon drin, ja. Na super. Aber da irgendwie müssen doch noch ein paar mehr nicht beglaubigte Zettel im Umlauf sein, als jetzt nur, ich sag mal, 50 oder 80. Dem ist nicht so. Oha. Ja, wir sind wirklich im Endspurt und haben im Endeffekt Zeit, ich sag mal, Deadline 21. Januar, bis wir die Zettel wirklich auf dem Tisch haben sollten. Ja, wir haben auch kein Problem damit, dass wir ein, zwei Tage durch die Dörfer fahren und dann noch nachbeglaubigen lassen. Was wir jetzt noch machen, ist praktisch direkt die Unbeglaubigten raussenden. Dort, wo wir zum Einwohnermelde haben, vielleicht zwei oder drei Zettel haben, die noch nicht beglaubigt sind. Ja. Das heißt, wenn in den großen Städten, ich sag mal Halle, Magdeburg, vielleicht Stendal, Dessau oder so gesammelt wird, wäre es günstig, jeweils jemand vor Ort zu haben, dem man den Kram direkt in die Hand drücken kann, anstatt ihn vorher nochmal zur Landesgeschäftsstelle nach Magdeburg zu schicken, oder? Das wäre günstig, das können wir aber nicht garantieren. Außer man weiß exakt, wann ihr wo sammelt. Und wir versuchen intern, und das sind intern, sage ich jetzt, zwei, maximal drei Menschen, die sich die Zeit nehmen können und dann dorthin fahren und explizit für die Beglaubigung zur Sorge tragen. Naja, in Halle könnte man ja vielleicht Tensor einspannen. Ich weiß nicht, wie der zeitlich verfügbar ist. Ja, muss man ihn fragen, was geht, was nicht geht. Es können auch andere Leute, Pro-Tipp aus Rheinland-Pfalz, es können auch andere Leute beglaubigen lassen. Also, und legt euch nicht auf dem 21. fest, dass er da alles hinschmeißt. Wir haben wirklich in den letzten zwei Tagen locker nochmal 400 Unterschriften gesammelt, mit Hilfe rundherum. Und wenn ihr das in großen Städten macht und ihr geht wirklich morgens schon auf das Amt, wo ihr beglaubigen lasst, und sagt, hier kommen nach und nach Unterschriften rein, mal 10, mal 20, mal 30, dann sind die Leute vor Ort meistens bereit, sogar bis zur letzten Stunde noch das beglaubigen. Das Problem ist, dass du das vorher nicht weißt in so einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt, wo die Leute herkommen. Du kennst die Meldeämter nicht. Aber weißt du, wenn du in Halle in der Stadt stehst, als Zentrum sozusagen, ja, da sind irgendwie 17 Landkreise rundherum, wo die Leute zur Arbeit dorthin pendeln und die erwischst du dann irgendwie in der Fußgängerzone auf dem Weg von Arbeit zum Bahnhof oder so. Die kommen irgendwie von irgendeinem Dorf sonst woher. Marc, das ist bei uns genauso gewesen. Wir haben die natürlich auch eingesammelt. Wir haben keinem gesagt, nein, ihr braucht eure Unterschrift nicht zu geben. Wir haben uns aber darauf konzentriert, die letzten drei Tage oder zwei Tage wirklich nur noch die in der Großstadt zu nehmen und die beglaubigen zu lassen. Einfach vor Ort, einfach weil das keine Zeit kostet. Wenn man dann sieht, aus dem Umfeld hat man noch mal 10 Stück, gut, dann ist es eine Überlegung wert, dass sich einer ins Auto setzt und lässt die beglaubigen am letzten Tag. Aber das haben wir auch so gemacht und sind eigentlich ganz gut dabei gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Wenn du bei minus 600 bist, musst du quasi ja jede nehmen, die du kriegst. Ich habe ja nicht gesagt, dass man die ausschlägt. Ich meinte ja, und das ging jetzt auch um die letzten drei Tage. Bis dahin, denke ich, müssen sie die 600 auch nochmal dazuzählen oder was, oder die 500, die sie brauchen. Also wir haben ganz viele mit der Post geschickt. Da hat man zwar einen Verlust von 10%, aber das hat funktioniert und das hat keine Zeit gekostet. Okay, ich mache jetzt mal ein Angebot, von dem ich hoffe, dass mein Mitlandesvorstand oder meine Mitlandesvorstände das mittragen. Wir haben in Sachsen ein Reisekostenbudget von, ich glaube, 500 Euro beschlossen für Piraten, die in Sachsen-Anhalt Unterschriften sammeln wollen. Das ist bisher kaum angetastet, also vielleicht 20% davon oder so. wenn es andere Piraten gibt, die ansonsten keine Finanzierung hätten. Ich weiß, Sachsen-Anhalt hat selber eine Finanzierung aufgestellt. Dann würde ich bei meinen Mitvorständen auch dafür werben, dass wir das zur Not aus unserem bereitgestellten Budget bezahlen. Ich muss allerdings ich sagen... Ich habe jetzt zwar nicht verstanden, aber generell hat Sachsen-Anhalt auch... ich weiß. Ich muss allerdings dazu sagen, auch in Sachsen ist es extrem schwer, Piraten im Moment auf die Straße zu bewegen, um für einen anderen Landesverband Unterschriften zu sammeln. Das ist einfach so. Früher war es einfacher. Die Motivation ist offensichtlich immer noch im Keller. Muss man einfach mal so festhalten. Ja, dem kann ich nicht widersprechen. Das ist bei uns dasselbe. Das ist ein Kernteam und jetzt haben wir zwei Vollzeitberufstätige noch mit reingenommen, die sich dazu bereit erklärt haben, in ihren Dörfern extra nochmal loszugehen, die nebenbei auch noch ein Amt bekleiden. Und von dem her sind wir da schon froh, dass hier eine Motivation schön langsam kommt. Aber angesichts dessen, dass man im Juli schon den ersten Aufruf gestartet hat, ist es natürlich traurig. Andererseits, da gebe ich Jürgen recht, wir hören auch wirklich erst am letzten Tag auf. Und dann gibt es nur die Möglichkeit, entweder haben wir es geschafft oder wir haben es nicht geschafft. Und mit dem können wir dann auch leben, denke ich. Ja. Generell freuen wir uns über jeden, der kommt. Und wie gesagt, meine Telefonnummer ist dazu da, dass man mich anruft. Und dann gibt es auch, wenn ich wirklich beschäftigt bin, einen Rückruf. Also falls nicht gleich jemand dran geht. Und dann gibt es auch eine Möglichkeit, dass man was organisiert. Nur es muss halt das Feedback kommen. Ja. So, ich gebe nochmal kurz was aus dem Pad weiter an dich, Ernst. Und zwar müsstet ihr dringend nochmal auf eurer Webseite den Deadline-Termin für die Unterstützerunterschriftensammlungen ändern. Da steht nämlich noch der alte. Genau, die Info war für mich eben auch neu. Also ich bin davon ausgegangen, dass die heute abgegeben werden müssen, weil das war die Info von der Marina. Ja, gebe ich weiter. Genau, einerseits das. Anderen gebe ich noch die zweite Frage aus dem Pad auch direkt weiter. An dich gerichtet, Masch, es ist doch angeblich noch Reisekostenbudget auf Seiten von Nordrhein-Westfalen übrig. Kann man das in Umständen umwidmen auf Sachsen-Anhalt? Masch ist stumm. Okay, während Masch ist, muss ich mal kurz an der Stelle die Gelegenheit ergreifen und fragen als Team Polgef-Moderator, Ernst, wäre es unter Umständen möglich, dass vom Landesvorstand Sachsen-Anhalt die kommenden Dienstage jemand regelmäßiger vorbeischaut, gerade auch im Hinblick auf den aktuellen Wahlkampf? Ja. Weil das hätte uns jetzt gerade auch im Zusammenhang mit sowas wie heute eine Menge Informationen aus zweiter Hand und eine Menge Kurzatmigkeit doch erspart. Ich weiß jetzt nicht, wie es vorher abgelaufen ist und so. Ja, und ist richtig, wir hatten vorher René, der regelmäßig in der PolGF dabei war. Dennis ist im Schichtdienst und ich bin eigentlich auch eingespannt, aber ich werde es mir notieren und versuche, anwesend zu sein. Okay? Gut. Also ansonsten schaut man vielleicht irgendwie im Vorstand jemanden findet, der es zeitlich besser machen kann oder ernennt einfach einen Beauftragten, der das dann immer in Vertretung für euch vorträgt. Das machen auch einige Landesverbände, wenn es ihnen gerade zeitlich sonst unglaublich blöd passt. Aber das wäre gerade in Bezug auf den Wahlkampf natürlich nicht unpraktisch. So, weiterer Redebedarf, sonstiges zum Thema LSA nochmal? Die haben auch einen Wahlkampfkoordinator. Das ist der Harry Hensler, also der Ideenkoordinator. Ich verstehe auch nicht, warum der nicht mal ein bisschen mehr Druck jetzt macht. Das ist ja nicht seine erste Wahl, die er macht. Also da vermisse ich auch ganz gewaltig Unterstützung. Na, dann könnte ich auf jeden Fall mal Harry auch für dienstags fragen, für die Zeit jetzt auf jeden Fall. Das meine ich auch mal, weil der kennt sich, der hat wahrscheinlich den Überblick. Ich weiß, wie schwierig das ist, den Überblick zu behalten. Deswegen kann ich das nur sagen. Ja, aber Harry hängt auch mit Arbeit voll und wir sollten nicht wirklich die letzten, die wir haben, auch noch ausbrennen. Also ja, eben. Und zu der Geldfrage, also Geld ist, glaube ich, nicht das Problem. Wir schaffen es einfach nicht mehr, unsere Leute dazu zu bringen, überhaupt irgendwo irgendetwas zu machen. Und das ist das grundlegende Problem. Und ich denke mal, darüber sollten wir uns mal verstärkt unterhalten, wie es denn möglich sein kann, aus diesem Motivationstief herauszukommen und Leute dafür zu gewinnen, sich wieder tatsächlich einzusetzen. Also die 48% in Glückstadt waren es nun nicht. Die Tatsache, dass jetzt ein Landesverband zumindest antreten kann, ist es nicht. Die 34% in Island sind es nicht, die da prognostiziert werden. Ich warte immer noch darauf, dass jemand eine blendende Idee hat, wie es denn vorangehen soll, weil so wie es jetzt ist, kann es definitiv nicht weitergehen. Das hilft aber Sachsen-Anhalt die nächsten 10 Tage nicht. Und nein, natürlich wenn einer, nicht. Wenn einer einen Job als Koordinator annimmt, dann muss man ihn auch jetzt ansprechen können. Das muss einfach so sein und da sehe ich jetzt erstmal Rücksicht am falschen Platz. Aber egal, lass uns hier weitermachen. Ich denke nicht, dass wir da im Thema jetzt weiterkommen. Der Aufruf war einfach, Sachsen-Anhalt so gut wie es geht zu unterstützen. Ja, ich danke auch dafür und so. Ich möchte aber Ari ein bisschen in Schutz nehmen. Der war das letzte Mal, wo wir unser Wahlkampftreffen hatten, letzten Dienstag, auch im Mumble und hatte eine Operation angesagt. Also, wie gesagt, ich sehe es differenziert. Auf der einen Seite freue ich mich, wenn jemand mitmacht und um das geht es ja. Es soll ja auch Spaß machen, dass die Leute derzeit nicht motiviert sind. Das merken wir auch. Das Einzige, was mir einfällt dazu, ist eben diese einzelnen Erfolgsmeldungen oder eben auch das Verbreiten und vielleicht auch das koordinierte Verbreiten der Vorträge, die wir in bestehenden Landtägen und ja, Kreis- oder Kommunalämtern haben, dass wir das eventuell intern mehr kommunizieren. Das wäre eine Möglichkeit, dass das Selbstvertrauen innerhalb der Partei eventuell erhöhen könnte. Aber wie gesagt, das ist auch nur eine Idee. Ja. Also Claudia kommt ja nochmal vorbei. Die war jetzt letztes Wochenende, wollte sie ja eigentlich so, jetzt sehr kurz, möchte ich krank geworden. Auch in Anbetracht der Zeit nochmal zum nächsten. Geoffrey? Bitte? Man hörte dich nicht. Ja? Oder war das wieder nur ich? Bei mir ist es ja so ruckelig, das kann auch an. Hört ihr mich jetzt wieder? Ja. Gut, dann was sagtest du gerade bitte, Claudia? Das war nur die Mitteilung an Erich, dass Claudia wohl doch noch vorbeischaut. Sie wollte ja eigentlich letztes Wochenende, aber ist ja halt gesundheitlich was dazwischen gekommen und von daher hat das nicht geklappt, aber sie wird noch bei euch vorbeischauen. Meinst du den Erich, der Ernst heißt? Der Erich, der Ernst heißt, ja. Okay, danke. Danke, ja. Okay, gut. Also, wir machen weiter mit... Wo sind wir? Wir sind beim Saarland, genau so war das. Jörg Ahrweiler, bitteschön. Ja, hallo, guten Abend. Also ich halte mich kurz. Das meiste steht schon im Pad. Wir haben jetzt bei der letzten Landesvorstandssitzung unseren Haushaltsplan für 2016, 2017 aufgestellt. Auch da schon die Zeichen nach auf Wahlkampf gestellt, Budgets vorbereitet. Da ging ziemlich einiges an Zeit drauf. Dazwischen haben wir diverse Pressemitteilungen auf den Weg gebracht und wollen jetzt versuchen, auch nochmal das Thema BGI weiter voranzutreiben, indem wir auch auf die Verbände zugehen und da versuchen, Multiplikatoren zu finden. Das ist jetzt die, was wir die nächsten Tage machen und nächsten Wochen angehen wollen. So viel von mir. Alles klar, danke dir. Gibt es Fragen in die Richtung des Saarlandes? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir gucken nach Sachsen. Marc, bitteschön. Okay, Marc ist kurz AFK, hat er geschrieben. Wir kommen gleich auf ihn zurück. Sachsen-Anhalt können wir hiermit eigentlich als abgehakt betrachten. Schleswig-Holstein, Kathi Jasper. Scheint nicht da zu sein. Jan Hacke, Thüringen. Auch nicht. Gut. Wir kommen zu den Themenbeauftragtenberichten. Urheberrecht/TDIP, ist Bruno da? Scheint nicht der Fall zu sein. Nein, dann gehen wir direkt weiter zur Politik. Gernot, bitteschön. Ja, schönen guten Abend zusammen. Es gibt auch nur bei mir kurz zwei Sachen zu erwähnen. Wir werden auf dem Sozialpiraten-Blog demnächst eine neue Rubrik einführen, Aktuelles. Und dort werden wir regelmäßig aus dem Bundestag berichten, beziehungsweise aus den einzelnen Ausschüssen, die sich mit Sozialpolitik beschäftigen. Wir haben das jetzt in den letzten 3 Monaten regelmäßig auf unserer Mailingliste gepostet. Aber wir sind der Meinung, das ist ja nur so ein begrenzter Teilnehmerkreis. Und wir wollen das zukünftig auf dem Sozialpiraten-Blog umsetzen, so dass man da auch eine gewisse Kontinuität vorfindet, dass man also auch noch ältere Beiträge findet. Also ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Wir wollen das jetzt mal anleiern und schauen, wie dann auch die Resonanz aus der Öffentlichkeit ist. Ja, das ist eine Sache. Und dann möchte ich noch kurz erwähnen, dass jetzt die Sache mit den Jobcenter-Telefonlisten endlich wieder in Gang kommt. Also wir werden die ersten Listen jetzt aus Hessen und Rheinland-Pfalz anfordern und mal schauen, wie da die Rückläufe sind, ob wir positive Bescheide bekommen. Und eine entsprechende Webseite ist schon angelegt und dort wollen wir dann die Ergebnisse veröffentlichen. Das soweit aus der Sozialpolitik. Wenn Fragen sind, gerne. Du wolltest mir, glaube ich, noch sagen, was wir hier in Niedersachsen in Sachen Jobcenter-Listen machen können. Ja, ich weiß jetzt nicht. Mit Niedersachsen hatte ich nicht auf dem Schirm, ne? Also es sieht so aus, wenn ich das kurz beschreiben darf. Jeder Landesverband muss gucken, dass er jemanden findet, der praktisch in diesem Land die Jobcenter anschreibt. Es gibt dafür ein normiertes Anschreiben, das wir also auch von den Datenschutzbeauftragten abgesegnet haben. Dann müsst ihr diese Listen, die ihr dann bekommt, könnt ihr mir dann zuschicken und wir werden die dann regelmäßig auf dieser Webseite veröffentlichen. Nur ganz, was ganz wichtig ist, derjenige, der das bei euch macht, muss alle 6 Monate kontrollieren, ob diese Informationen noch aktuell sind. Denn dazu sind wir verpflichtet, dass wir nur aktuelle Listen auf der Webseite hosten. Wenn ihr jemanden findet, der das macht, also in Rheinland-Pfalz mache ich das und in Hessen macht das momentan Michael Pastak. Wenn ihr jemanden findet, der das macht, dann fände ich das gut. Dann könnten wir noch einen dritten Landesverband mit integrieren und mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Wo finde ich das anfragen? Genau, wäre meine Frage gewesen. Ist damit die Frage beantwortet? Wo finde ich das anschreiben? Ach so, du willst das anschreiben, ja, das kann ich dir zuschicken. Ich bitte darum. Ja, ich brauche nur deine E-Mail-Adresse, dann geht's raus. Gerne, könnt ihr das irgendwo hochladen ins Wiki und einen Link rumschicken oder so? Ja, kann ich gerne machen. Okay. Ja, kann ich gerne. Also ganz, um das jetzt mal kurz zu machen, ich werde das jetzt, das Anschreiben auf die Wiki-Seite von uns Sozialpiraten draufstellen und werde das über die Mailingliste bekannt machen. Und wenn ihr die Mailingliste von den Sozialpiraten habt, wisst ihr Bescheid. Ansonsten werde ich das dann nochmal beim nächsten Polgas-Sitzung dann vorstellen, wo der Link ist. Nein, schick es bitte an Jeffrey, der kann das über Twitter verteilen. Ja, okay, kann ich auch machen. Eine Verständnisfrage nochmal, da sind dann auch, ist da auch eine Adressliste bei, die ich dann einfach nur abarbeiten muss? Nee, das ist leider nicht der Fall. Also du musst dann schon im Internet recherchieren, wo die Jobcenter sind, die Adressen anschreiben, also die Adressen raussuchen und dann die entsprechenden Briefe dorthin schicken. Und natürlich auch die Rückläufe dann bearbeiten, ne? Also dann habe ich ja morgen was zu tun. Wollte ich gerade sagen, Sachsen kannst du da auch gerne reinzählen, das werde ich übernehmen. Aber ich brauche dann zumindest als Vorarbeit dieses Anschreiben und irgendwie eine Mailadresse von dir, Gernot, weil die habe ich auch gerade nicht verfügbar. Pass mal auf, ich schreibe das jetzt mal hier vorne in das Chat rein. ganz, und dann schreibt ihr mir morgen oder heute Abend noch die eure Kontaktadressen und dann mache ich das fertig. Thomas, hast du gelesen, dass im Chat einer geschrieben hat, dass für Niedersachsen komplette Excel-Liste mit allen Adressen vorrätig ist? Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wer das geschrieben hat. Gut, da steht eine Mail-Adresse drin. Okay, ich melde mich da. Danke. Da steht eine Mail-Adresse dabei. Ja, ich wollte gerade euch gerade eben hinter sich ins Wort fallen, damit wir heute noch fertig werden. Gerade weil Wolf auch gerade geschrieben hat, dass er zu einem Termin um 21 Uhr muss und er ist direkt der Nächste. Dann fällt uns das auf keinen Fall hinten runter. Ja, vielen Dank. Neues aus dem Bereich Gesundheit gibt es erst nach dem Bundesparteitag wieder. Die Antragsarbeit im Rahmen des Projekts Leinenlos ist im Zeitplan. Also der Antrag für das Grundsatzprogramm ist entworfen. Die AG Drogenpolitik hat den Referentenentwurf des BMG bekommen zu Änderung der betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften und kann sich damit dann in Zukunft befassen. Das wäre es schon aus Gesundheit. Vielen Dank. Für Fragen gerne. Gut, war ich eventuell nicht zu verstehen? War ich eventuell nicht zu verstehen? Doch, klar, ich habe das nur einfach gemacht, immer wenn jemand schon selber sagt, dass Fragen gerne, dann lasse ich einfach quasi dann die Leute direkt fragen, beziehungsweise Leute schweigen als keine Fragen. Insofern quasi deute ich das jetzt keine Fragen, aber es kam an, kein Problem. Umwelt, Bernd Schreiner? Scheint nicht da zu sein. Energiepolitik, Michael, du hast doch was für uns. Ja, zu den Projekten, die ich das letzte Mal geschildert habe, gibt es jetzt noch nichts Neues zu berichten. Ich habe mal reingesetzt einen Beitrag, der gestern bei Wieso und ZDF lief. Und zwar gibt es eine Information aus der Bundesnetzagentur an den Journalisten, dass die Netzentgelte, die jeder Bürger mit der Stromrechnung bezahlt, doch häufig überhöht sind. Ich habe den Beitrag ja verlinkt. Ganz kurz geht es darum, dass die Stromnetzbetreiber eine garantierte Rendite bekommen. Diese Rendite oder die Erlösobergrenze ist gekoppelt an das Eigenkapital und durch geschicktes Verschieben von Fremd- und Eigenkapital kann man die garantierte Rendite nach oben bewegen. Bundesnetzagentur sieht das Problem, sagt, sie kann aufgrund der Gesetzeslage nichts machen. Und das Bundeswirtschaftsministerium sagt, Bundesnetzagentur kontrolliert das doch, es ist alles in Ordnung und sieht da auch keinen Handlungsbedarf. Insgesamt gibt es hier überhaupt keine Transparenz. Man kann das auch nicht nachvollziehen als Bürger. Unternehmensdaten werden geschwärzt, sodass hier keinerlei Transparenzkontrolle möglich ist. Ganz ähnlich wie beim Netzausbau. Ich denke, wir werden das Thema besprechen. Am Sonntag bin ich ja bei dem Treffen der Gruppe zum Stromnetzausbau. Und da sind auch einige BIs vertreten. Wir werden in irgendeiner Form das sicherlich aufgreifen. Ja, und dann, es ging auch durch die Presse, hat die Angora Energiewende einen Ausstiegsplan zur Kohleverstromung vorgelegt. Ich erwähne das deswegen, weil zum einen wird es wenigstens thematisiert. Piraten, besonders NRW, wollen das ja schon lange. Und die Agora Energiewende werden die meisten nicht kennen. Das ist eine Institution finanziert von zwei Stiftungen. Deswegen habe ich auch den Rat der Agora mal mitverlinkt. Vorsitzender ist Klaus Töpfer. Und wenn man sich die Ratsmitglieder anschaut, dann geht das durch die gesamte gesellschaftspolitische Landschaft von Parteien über Wirtschaftsunternehmen, Umweltverbände. So, und wenn so ein Plan vorgelegt wird, dann ist das sicherlich vorab gestimmt und vielleicht gibt es daraus endlich eine Diskussion, wie wir uns von der Kohleverstromung jetzt doch konkret verabschieden können. Muss noch mal abwarten. Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann mache ich mal kurz das mit der Schnellabfrage nach unten raus. Landwirtschaft, Asyl, Kultur und Medien, Datenschutz, NSA-Skandal, Queer, Bildung, Forschung, Wissenschaft, freie Netze, Außen- und Sicherheitspolitik. Wer von denen ist denn da? Während die entsprechenden jetzt zum Mikro eilen, wenn sie da sind, nochmal kurz der Hinweis an Gernot. Hast du den Hinweis mitbekommen bezüglich dem, dass dieser Aufruf wegen der Jobcenter-Mailinglisten doch bitte auch auf die Vorstände-Mailinglist geschickt werden sollte? Geoffrey, ich mache dir heute noch die E-Mail fertig. Kannst du das dann bitte weiterleiten? Also das Schreiben, wie es dann aufgesetzt ist. Also ich kann dir das heute Abend zuschicken und dann kannst du es ja weiterleiten. Schick's besser an Astrid. Ich habe tatsächlich morgen einen 12-Stunden-Tag und bin immer noch nicht komplett gesund. Es kann also auch sein, dass ich morgen wieder komplett fiebernd im Bett verbringe. Also schick das lieber an jemanden, an dem man sich morgen besser verlassen kann. Okay, gut. Übrigens, ich habe das Anschreiben für Rheinland-Pfalz habe ich hier ins Mumble-Pad geschrieben. Hier in das Chat auf der rechten Seite. Ist ein JPEG. Gibt's das auch als PDF? Nee, ich habe das jetzt nur mal so abfotografiert für, das war eigentlich so intern für den Vorstand in Rheinland-Pfalz, dass die wissen, wie das aussieht. Kannst du bitte das PDF nochmal irgendwo ins Wiki hochladen, weil dann muss man den ganzen Scheiß nicht abtippen. Ich schicke das als Word-Dokument, sodass jeder das praktisch so verwenden kann. Auch gerne, danke. Ja, tut mir leid, Leute, aber ich war darauf nicht vorbereitet, dass so viel Nachfrage jetzt kommen würde, aber ich finde das super. Gut. Dann kann ich an dieser Stelle die Sitzung beenden oder habe ich etwas übersehen? Ich habe noch eine Frage. Moment, ich hatte ganz vergessen, ich wollte, Marc musste ja noch den Sachsenbericht machen, der war ja kurz AFK. Gibt es noch was Großes von deiner Seite zu sagen? Nein, eigentlich nur, wir haben einen Haushaltsplan gemacht. Ich weiß gerade, müsste ich jetzt nachgucken, ob wir den schon verabschiedet hatten, aber auf jeden Fall liegt er als Entwurf vor und wir haben den im Landesvorstand zumindest diskutiert. Das sieht halt, ich sag mal, für alles nach 2016 wie wahrscheinlich parteiweit überall recht düster aus. Aber wir haben uns zumindest versucht, ein paar Rücklagen zu bilden für die Jahre danach. Das andere ist, wir haben jetzt Planungen aufgenommen, oder ich vielmehr, um das Grundsatzprogramm einmal komplett zu überarbeiten. Das ist wie in vielen Landesverbänden und vielleicht auch auf Bundesebene historisch gewachsen, nicht einheitlich. Das fängt an bei den eigenen Bezeichnungen, die wir verwenden. Da gibt es mindestens 5 verschiedene, so wir Piraten, wir sächsischen Piraten, die sächsischen Piraten, wir und was weiß ich, bis hin zu Rechtschreibfehlern, stilistischen Dinge, die einfach gar nicht gehen, so wie Aufzählungen von 7 Fachbegriffen hintereinander und keine Ahnung. Da werden wir versuchen, was zu kriegen, was ein bisschen mehr aus einem Guss ist. Und wenn da irgendjemand so einen Prozess schon mal durch hat, ich weiß, ich hatte auf der Marina mit dem Thomas Gansko gesprochen, weil die das an anderer Stelle bereits machen, dann bin ich gerne oder sehr dankbar für Tipps und Ratschläge, wie man sowas angehen kann, so einen Prozess, weil wir haben die Methodik bei uns jetzt noch nicht festgelegt. Ansonsten gibt es aus Sachsen wenig Neues. Ich hätte aber, wenn wir damit durch sind, noch eine organisatorische Frage. Soll ich die jetzt gleich stellen, oder? Ja, wenn ansonsten keiner mehr eine an Sachsen hat, bist du eh der Letzte, der für mich noch auf der Liste steht. Na gut. Wir kommunizieren bisher weitgehend über Twitter, wie ich das festgestellt habe. Ich war ja bisher außen vor, aufgrund von technischen Problemen. Mir ist nicht bekannt, dass es eine Mailingliste gäbe, wo ich die ganzen Landespolgefs und den Bund erreiche. Ist das richtig? Jein. Also es gibt eine Team Polgef Mailingliste tatsächlich. Aber bisher die meistens daran gescheitert, dass sie einfach keinen klaren Verwendungszweck hat. Also die ist da, die Maps, die hier sind, inklusive Bund, meine Wenigkeit und noch einige andere sind da drauf. Aber es hat halt niemals diesen Zweck erfüllt, der kurzfristigen, schnellen Bescheidsagung von wegen, ich bin heute verhindert und so weiter. Also das war die Idee hinter dieser DM-Gruppe damals, dass man einfach stellen konnte, wenn man irgendwie 5 Minuten später kommt oder es gar nicht schafft oder wenn man gerade mal einen Tweet hat, den man gerne gepusht haben möchte. Also es gibt eine Mailingliste, die wird aber meines Wissens sehr wenig genutzt, weil kein klares, keine Arbeitsanforderung da ist. Okay, dann hätte ich eine und auch die Bitte um, ich sag mal, die Meinung der anderen, die noch zuhören. Meine Idee ist, wenn es ein politisches Thema gibt, das irgendjemand irgendwo auftaucht, jemand liest eine Zeitschrift, jemand liest irgendwo einen Tweet, jemand unterhält sich auf irgendeiner Veranstaltung mit jemand oder taucht ihm ein Thema auf. Dieses Thema entweder als, hey, das könnte für euch alle interessant sein, bekannt machen zu können, möglicherweise auch inklusive Links oder keine Ahnung, was auch immer da halt vorliegt, oder aber die Frage stellen zu können, hat jemand irgendwas dazu? Da vermisse ich tatsächlich sehr eine Mailingliste, weil da kommt es nicht auf die schnelle, in Echtzeit funktionierende Kommunikation an. Ich würde dafür werben, dass wir ein solches Instrument, wenn es denn schon da ist, was ich gar nicht wusste und ich bin da noch nicht abonniert, dann kannst du mir gleich noch gerne eine DM schicken, wie die Liste heißt, dann abonniere ich mich da noch. Aber sowas würde ich gerne nutzen und sowas würde ich auch gerne von anderen als Input haben. Also wenn irgendjemand irgendwo ein politisches Thema sieht, was für andere Piraten von Relevanz sein könnte, dann hätte ich so eine Info gerne. Weil so ein Kanal, den vermisse ich im Moment noch. Ja, kann ich gut verstehen. Das war ja auch, also das ist in gewisser Weise so, wie diese Liste zwar relativ wenig, aber bisher auch schon genutzt wurde. Den Link bekommst du gleich noch von mir, dann schaue ich gleich noch auf den anderen PC rüber. Und genau, ansonsten, ja. Ich kann auch an dieser Stelle nochmal dann schauen, dass ich vielleicht auch in der Sitzung etwas konstanter noch auf diese Liste verweise, weil ich gerade eben erst wieder mal merke, dass die überraschend unbekannt ist, weil wenn man sowas selber kennt, kommt man scheinbar irgendwie nie selber auf die Idee, dass andere das nicht kennen. Mach du erst. Jeffrey, du weißt doch, wie viele einzelne Listen jeder, wahrscheinlich jeder der Anwesenden, abonniert hat. Meine liegen, glaube ich, über 50. Und das war eine schöne Vorlage für meinen Beitrag. Oder ich werfe mal was in den Raum. Ich mag nicht bei jedem so sein, aber ich finde es tierisch kompliziert und blöd, zigtausend Mailinglisten irgendwie zu abonnieren und im Blick zu behalten. Es gäbe ja theoretisch auch die Möglichkeit, die Vorständeliste in gewisser Form auch die Mails darin zu taggen, so wie auf der Verwaltungs-Mailingliste, wo dann gekennzeichnet ist, wenn es für die Schatzis ist, dann brauchst du die Gen 6 nicht interessieren, wenn es um irgendwelche anderen Sachen geht. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, weil die Vorständeliste, glaube ich, eine ist, die relativ prominent ist. Und wenn man das eben so taggt, dann ist auch in gewisser Form halt ersichtlich, auf wie schnell ist das jetzt wichtig für mich, muss ich das zwingend lesen oder kann ich das auch einfach irgendwie löschen oder übergehen einfach jetzt so. Aber das nur mal so als Idee, ob man diese Vorständeliste nicht ein bisschen konfigurieren und so könnte, ja, ich glaube auf der und Verwaltungsliste klappt das ganz gut, aber wie gesagt, nur ein Vorschlag. Darf ich da kurz entgegnen, Christina? Also nicht, dass ich den Vorschlag jetzt von vornherein abwürgen möchte, aber erstens haben wir dann keine Liste mehr für Glückwünsche, was ich sehr schade fände. Und zweitens erwarte ich mir von so einer Liste tatsächlich auch, ich sag mal, unausgegebene Ideen. Und die hätte ich vielleicht nicht unbedingt gerne auf einer allgemeinen Vorständeliste verteilt. Okay, ich sehe die Punkte. So, Marc, du hast die Liste gerade schon als DM bekommen. Das war gerade der einfachste Weg, sie vom einen PC zum anderen zu verieren. Ich habe die in einer Sekunde hier im Pad und im Chat. Im Pad hat sich schon jemand geschrieben und das reicht mir, danke. Ach, jetzt mache ich mir extra den Arbeit und fallen dann schnell noch hoch. Sauerei. Gut. Ja, dann so viel dazu. Das mit der Frequentierung, beziehungsweise mit dem, dass halt man halt dann wieder eine Warteliste hat, ich verstehe euch beide da. Mir fällt gerade spontan da keine sinnvolle Synthese ein. Ich lasse mir das einfach mal durch den Kopf gehen und schau mal, ob man da was machen kann. Ansonsten halte ich es aber einfach, weil ich gelernt habe in der ganzen Zeit in der Partei, dass es in den meisten Fällen am einfachsten ist, sich dann irgendwie doch mit der bestehenden Struktur abzuversuchen, irgendwie eine neue aus dem Hut zu zaubern, die da besser sein soll. Alleine schon, weil bei der Migration dann immer noch Leute auf der Strecke bleiben sozusagen, dass wir auf jeden Fall jetzt erstmal bei der Liste bleiben können und die zumindest jetzt auch mal beibehalten können, die jetzt hier gepostet wurde, sodass es auf jeden Fall nicht die schlechteste Idee ist, sich auf dieser Liste anzumelden. So, An der Stelle, wenn jetzt halt keine weiteren Wortbeiträge oder sonst was noch kommt, würde ich dann die Sitzung beenden. Also ich wollte auch nochmal vielleicht ergänzen, also dieses Themen vorschlagen, das sollten wir ja auch in dieser Runde aufgreifen, dafür haben wir sie auch, dass wir das zum einen über die Liste machen, aber auch dann hier ansprechen und dann auch dann verwerten. Das wäre vielleicht ganz wichtig. Natürlich, aber überhaupt erstmal Themen loszuwerden oder auch vielleicht auch nach Themen fragen zu können, fände ich schon sehr gut, ohne auf diesen Wochenrhythmus angewiesen zu sein. Ja, stimmt, außer Frage, klar, sicher. Ja, gerade diese Themenfindung war ja auch der Grund dafür, weswegen wir erst vor kurzem diesen Punkt Top 4 Input der Themenbeauftragt mit reingenommen haben. Das war ja in gewisser Weise gerade die Intention, die da auch dahinter steckte, dass man da noch Sachen hier reinwirft und die dann längerfristig auf dieser Liste bearbeitet. Also das ist jetzt relativ neu und hat sich bisher noch nicht wirklich, ich denke, das ist noch nicht wirklich losgelaufen, weil die Änderung recht neu, sondern war spontan irgendwie halt erstmal Weihnachten und Neujahr und was nicht alles, aber das ist, wo wir auch eigentlich hin wollten. Also in gewisser Weise rennst du da bei uns offene Türen ein, Marc. Klar, es geht aber auch um kurzfristige Dinge. Gerade von Jörg zum Beispiel habe ich einen Link gekriegt zu irgendwelchen orangenen Weihnachtsmannkostümen und den habe ich weitergeschickt an die Wahlkämpfer in den drei Ländern und ich weiß, dass mindestens aus zwei Bundesländern sich Leute direkt so einen orangenen Weihnachtsmannanzug bestellt haben, um auf Weihnachtsmärkten Hus sammeln zu können. Einfach nur so Kleinigkeiten, ja? Und dafür fehlt uns einfach quasi das Medium. Also was wir auch jetzt machen, wir sammeln zum Beispiel jetzt alle Links, wo wir irgendwie aufgeschlagen sind in der Presse. Und das war zwar jetzt für die Bundespresse gedacht, dann als Pressespiegel, aber das könnten wir theoretisch dann auch auf diese Liste dann setzen. Also da, überall, wo wir aufgeschlagen sind, welche Themen wir dann gesetzt haben oder mit was wir uns befasst haben, dass wir da die Links sammeln und die dann auch zur Verfügung stellen, dann kann man ja theoretisch dann auch die Sachen holen, kopieren und anpassen und wieder weiterverwenden. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Ich habe das schon mal im ganz Kleinen gemacht. Ich habe es jetzt hier in der Liste, habe ich so ein paar Themen, die wir diese Woche oder in den letzten Wochen angegangen haben oder auch wo wir auch in der Zeitung mit drin waren, einfach mal hingeschrieben. Die stehen auf unserer Webseite. Wenn da Interesse besteht, einfach kopieren, ändern und raus und selber verwerten. Das sind Themen, die eigentlich überall funktionieren müssen. Und so können wir das auch theoretisch auf die Liste machen. Also ich bin jetzt dabei, diesen Pad zu machen, wo ich das alles sammle und dann kann ich das auch gerne dann zur Verfügung stellen. Ja, prinzipiell begrüße ich das. Ich glaube, das Problem des zu viel Content werden wir uns in den nächsten Monaten erstmal noch nicht stellen müssen. Falls doch, adressieren wir es dann einfach hier. So, also dann, wenn jetzt halt keine weiteren dringenden brennenden Nachrichten mehr sind, dann beende ich an dieser Stelle die Sitzung und wünsche euch allen noch einen schönen Abend, damit wir mal formalen Schlussstrich gezogen haben. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.